Nach Ansicht der Geowissenschaftler Simon Lewis und Mark Maslin sind das große Sterben und die nachfolgenden Auswirkungen auf die Systeme der Erde sogar die beste Orientierungsmarke für den weltweiten Beginn der Epoche des Anthropozäns. Es trennt alles, was vorher war, vom Anfang des modernen Weltsystems. Aus Sicht der Biosphäre transportierten natürlich schon die ersten weltweiten Handelsnetze, welche die amerikanischen Tropen mit Afrika, China und Europa verbanden, nicht nur Mikroorganismen in einem nie dagewesenen Umfang, sondern auch Pflanzen und Tiere. Als Beispiele nennen Lewis und Maslin in einem bedeutenden, in der Fachzeitschrift Nature erschienenen Artikel den Maispollen, der seit ungefähr 1600 in europäischen Seen und Meeressedimenten auftauchte, und Phytoliten von Bananen in Mittel- und Südamerika. Diese stellen nach ihrer Ansicht eindeutige stratigraphische Markierungen für die Globalisierung der Lebensmittelversorgung und Verarbeitung dar, die mit dem sogenannten kolumbianischen Austausch einsetzte. Das Gleiche kann man auch von dem in Archiven und archäobotanischen Funden belegten Auftreten von Süßkartoffeln auf den Philippinen, Maniok in Afrika, Mais in Mexiko, Kartoffeln und Tomaten in Europa und Zuckerrohr in der Karibik sagen. Die Tropen standen im Mittelpunkt der Veränderung von Landschaften und Essgewohnheiten auf der ganzen Welt. Weitere Markierungen, die sich in Sedimenten erhalten haben, sind die ersten Knochen von Pferden, Kühen, Ziegen und Schweinen sowie von den nicht absichtlich, sondern als blinde Passagiere mitgenommenen Ratten, die in vielen Teilen der Tropen an archäologischen Fundstätten auftauchen. Diese Tiere könnten in den Tropen im Rahmen einer schnellen, fortlaufenden, radikalen Neuorganisation des Lebens auf der Erde, die keine geologische Entsprechung hat, größere Auswirkungen auf die Artenvielfalt, die Vegetation, die Struktur der Pflanzengesellschaften und die Stabilität der Böden gehabt haben. Zu der Neuorganisation gehörten auch neue, von den Europäern eingeführte Wege, sich tropische Landschaften anzueignen, zu nutzen und wahrzunehmen. Wie wir in Kapitel 10 erfahren haben, hatte Spanien in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, nach gerade einmal 100 Jahren Bergbau in der Neotropis, dort bereits 16 Millionen Kilogramm Silber gewonnen, das Dreifache der Menge, die zuvor in ganz Europa existiert hatte. Solche Tätigkeiten hinterließen in den betroffenen Regionen tiefe Narben, beispielsweise in den Silberminen von Potosí, wo die Arbeitskräfte zu Höchstleistungen gezwungen wurden. Um 1600 wurden dort Bäume abgeholzt, domestizierte und wilde Tiere verschwanden und die Böden ganzer Berghänge verwandelten sich in lockeren Schotter. Zusätzlich gelangte Quecksilber in Boden und Luft. Auch die Goldvorkommen im brasilianischen Hochland wurden intensiv ausgebeutet. Als Wissenschaftler Anfang des 19. Jahrhunderts die Bergbauregion besuchten, nahmen sie an, die einstmals üppig bewaldeten Flächen seien immer ein ödes Hochplateau gewesen. Eine ähnliche Missachtung der Nachhaltigkeit im Namen des Profits erkennt man auch an der sich immer weiter verbreitenden Plantagenlandwirtschaft. Der unstillbare Appetit der Europäer auf Zucker hatte Mitte des 17. Jahrhunderts bereits rund 5000 Quadratkilometer des heute bedrohten Regenwaldes an der brasilianischen Atlantikküste aufgezehrt, nahezu die gesamte Fläche von Trinidad und Tobago.